Kapitel 2. Das G-Wort. Wer die Geheimnisse des Universums finden will, muss in Begriffen wie Energie, Frequenz und Schwingung denken. Nikola Tesla, Erfinder, Physiker und Supergenie. Als ich in Albuquerque, New Mexico, wohnte, gingen meine Freunde und ich gern ins Midnight Rodeo. Das ist eine jener Western-Bars, wo auf der Damentoilette Lockenstäbe und Haarspray bereitstehen, wo Bud Light dauerhaft zum Sonderpreis von $2 pro Dose verkauft wird und wo es eine maisfeldgroße Tanzfläche aus massivem Eichenholz gibt. Wir stammten alle von der Ostküste und waren viel zu cool für Country-Musik. Daher gingen wir zunächst nur hin, um uns lustig zu machen. Wir hatten einen Riesenspaß an unseren Lästereien. Wer entdeckte als erstes eine besonders ausladende Gürtelschnalle oder einen Cowboy mit einem dieser Schnauzbärte, die groß genug waren, um 5 Oberlippen zu bedecken? Doch am witzigsten fanden wir das Line Dancing. Wir sahen völlig gebannt zu, wie eine Meute von Garth Brooks Fans der Choreografie folgte und umherstampfte. Versteht sich von selbst, dass alle die Daumen entschlossen in die Jeanstaschen einhakten und dabei synchron in Jubelschreie ausbrachen. Es war so lustig, dass wir selbst mitmachten und unseren Freunden mitten aus dem Meer der Cowboyhüte heraus zuwinkten. Schaut her! Dann blieben wir für den nächsten Song auf der Tanzfläche, um noch eben kurz auszuprobieren, ob wir den Teil hinkriegten, indem man direkt vor der Drehung mit der Ferse auf den Boden schlägt. Tja, irgendwann schlichen wir uns jedes Wochenende aus dem Haus, um uns beim Line Dancing fröhlich die Seele aus dem Leib zu tanzen. Ungefähr so erging es mir auch mit Gott. Es begann mit viel Spott und Augenverdrehen. Doch ich war so pleite und ratlos und genervt davon, den A nicht hochzukriegen, dass ich für konstruktive Vorschläge aller Art offen war. Ich fing an, Selbsthilfebücher zu Berufung, Geld verdienen und Selbstüberwindung zu lesen, in denen auch Spiritualität ein Thema war. Ich packte sie erstmals nicht gleich mit meiner üblichen »Dieser ganze Glaubensmist ist doch nur was für Loser-Einstellung« auf den Bücherspendenstapel. Stattdessen beschloss ich, dem guten alten Gott eine Chance zu geben. Ich hatte ja nichts zu verlieren, buchstäblich. Und siehe da, nicht alles war kompletter Schwachsinn. Also las ich mehr darüber und vertiefte mich in die Themen. Dann fing ich an, das Gelesene umzusetzen. Mir fiel auf, wie viel besser ich mich danach fühlte. Ich fing an, daran zu glauben. Dann bemerkte ich die vielen Veränderungen zum Guten in meinem Leben. Es wurde zu einer Besessenheit, zu einem bedeutenden Teil meines Lebens. Schließlich krempelte ich mein Leben radikal um. Dann fing ich an, meine Erfahrungen weiterzugeben. Und jetzt bin ich quasi Rodeo-Reiterin auf einem mechanischen Bullen, wenn es um diese Themen geht. Ich boxe sozusagen mit der Faust in die Luft und rufe dem Mann am Steuerpult zu: Und los, Wayne! Wie auch immer Sie zum Gott-Thema stehen. Eines muss ich sagen. Das ganze Verbessern Sie Ihr Leben-Ding ist deutlich einfacher, wenn Sie in dieser Hinsicht unvoreingenommen sind. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Es spielt keine Rolle. Gott, Göttin, der Alte dort oben. Universum, Ursprungsenergie. Höhere Macht, großer Puba, Bauchgefühl, Intuition, Geist, Kraft, Zone, Herr oder Energiestrudel. Mir persönlich ist der Begriff Gott etwas zu überfrachtet, deshalb ziehe ich Ursprungsenergie, Universum, Zone und Geist vor. Diese Begriffe verwende ich auch synonym in diesem Buch. Welchen Namen Sie auch wählen. Wichtig ist nur, dass Sie ein Bewusstsein für und eine Beziehung zur Ursprungsenergie entwickeln, die Sie umgibt und die in Ihnen ist. Das ist alles dieselbe Energie. Sie wird Ihr allerbester Freund sein, wenn Sie ihr eine Chance geben. Denn es gilt, wir alle sind mit der unbegrenzten Ursprungsenergie verbunden. Die meisten von uns nutzen aber nur einen Bruchteil von ihr. Unsere Energie nutzt unseren Körper für eine Spritztour. Unterwegs lernt, wächst und entfaltet sie sich, bis unsere körperliche Reise zu Ende geht und wir von dannen ziehen. Besten Dank fürs Mitnehmen. Das heißt, hoffentlich entfaltet sie sich. Abstumpfen, schrumpfen und zurück zu den Eltern ziehen ist natürlich auch eine Möglichkeit. Als ich verstand, dass wir aus Ursprungsenergie bestehen und mit ihr verbunden sind, wollte ich mehr über Spiritualität erfahren, um aus meinen Erlebnissen das Maximum herauszuholen. Und ich muss sagen, seitdem läuft wirklich alles maximal großartig. Wenn ich mit der Ursprungsenergie verbunden und im Flow bin, habe ich deutlich mehr Kraft. Ich bin viel besser auf die physische Welt und alles darüber hinaus eingestellt und überhaupt viel glücklicher. Je mehr ich meditiere und je mehr Aufmerksamkeit ich dieser Beziehung zu meiner unsichtbaren Supermacht schenke, desto müheloser kann ich meine Wünsche verwirklichen. Und zwar so konkret und so schnell, dass es mir eine Gänsehaut verursacht. Es ist, als hätte ich endlich herausgefunden, wie der Zauberstab funktioniert. Sollte es falsch sein, die Ursprungsenergie zu lieben, dann habe ich keine Lust, mich richtig zu verhalten. Hier kommt die Grundlage für all das, was wir gemeinsam in Ihrem Leben ändern wollen. Das Universum besteht aus Ursprungsenergie. Energie schwingt immer auf einer gewissen Frequenz, was bedeutet, dass auch Sie auf einer gewissen Frequenz schwingen. Das gilt übrigens für alles, was Sie sich wünschen und nicht wünschen. Gleiche Schwingungen ziehen sich an. Der Grundgedanke, auch als Gesetz der Anziehung bekannt, lautet: Konzentrieren Sie sich auf das, wobei Sie sich wohlfühlen. Dann finden Sie auch das, wobei Sie sich wohlfühlen. Sie ziehen es regelrecht an. Wir alle ziehen ständig Energie an, bewusst oder unbewusst. Wenn unsere Frequenz niedrig ist, wenn wir pessimistisch, hilfsbedürftig, eifersüchtig, verschämt oder besorgt sind, uns hässlich oder erniedrigt fühlen, werden wir oft enttäuscht. Da können wir noch so viel hochfrequentiges, tolle Dinge und grandiose Erlebnisse erwarten. Sie müssen Ihre Frequenz erhöhen, bis die Frequenz dem entspricht, was Sie erfahren möchten.